Konstanz, dass dieses Abendland die Geschichte immer hat bestimmt. Es ist angesagt, immer mehr gefragt, wer die Männer dieses Westens sind. Dass die guten Kräfte dieser Welt sich sammeln, jener, der daran noch glaubt, der irrt. Ich habe nachgedacht, die Nacht damit verbracht. It's getting more and more, it's getting weird. Get the Holy Land, Holy Land. That's Tomorrowland, Tomorrowland. You got a madhouse land. Got Kennedy, got James Bond, got the Muhammad Ali. You got Frank Sinatra, got classic Coke, Andy Warhol, you got Delhi Condo. You got Oppenheimer and you got John Wayne. McDonald's Circus driving us insane. I got Bud Beeman, got the Jumper Jet Flash. Beverly Cops, I got the brand new crash. I got the Holy Land, Holy Land. That's Tomorrowland, Tomorrowland. Rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on.